Aufgabe 2.5b. Frau Brett und Herr Könnemann zeigen Herrn Becker die Firma Norco. So, Herr Becker, ich zeige Ihnen unsere Firma. Hier ist der Empfang, wie Sie sehen. Sehr schön. Und hier nebenan ist das Büro des Geschäftsführers, Herrn Olson. Durch diese Tür geht es zur Abteilung Vertrieb und Marketing. Hier koordinieren wir die Arbeit unserer Vertreter. Also mit dieser Abteilung werde ich direkt zu tun haben? Ja, das stimmt. Hier nebenan ist die Buchhaltung. Hier machen wir die Kontoführung und rechnen die Löhne und Gehälter ab. Ah, hier bezahlt man also meine Provision. Ja, genau. Und daneben ist die Einkaufsabteilung. Hier kaufen wir das Material für die Fertigung ein. Und was für ein Zimmer ist das gegenüber? Das ist unser Konferenzzimmer. Möchten Sie reinschauen? Ah, sehr imposant. Ja, nicht wahr? Gehen wir weiter. Hier links sehen Sie das Konstruktionsbüro. Hier entwerfen wir Designs für neue Modelle. Mit Computern? Mit Computern und auch manuell. Dort in der Ecke links ist die Küche und gegenüber sind die Toiletten. Und das ist die Arbeitsvorbereitung. Hier planen wir die Produktion für die kommenden Wochen. So, und jetzt gehen wir links in die Fertigungshalle. Hier fertigen Sie also die Produkte an. Das ist aber beeindruckend. Und alles so modern. Ja, dieses Jahr haben wir in neue Maschinen investiert. Dort in der Ecke sitzt Herr Könnemann und überwacht die Produktion. Gehen wir rein. Hallo, Herr Könnemann. Tag, Herr Becker. So, jetzt machen wir einen Rundgang durch die Fertigungshalle. Kommen Sie mal mit. Was ist das da drüben? Das ist unser Prüfraum. Dort testen wir unsere Produkte. Sehr interessant. Ja, dann gehen wir mal weiter. Also, das war wirklich interessant. Und was für ein Gebäude ist das da draußen? Das ist unser Fertiglager. Dort lagern wir die Fertigprodukte. Aha. So, das wird dann alles. Gehen wir zurück in das Verwaltungsgebäude. Recht herzlichen Dank für den interessanten Rundgang, Frau Brett. Die Büros sind sehr schön und die Fabrik ist höchst modern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Norco. Vielen Dank, Herr Becker.